Herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Hallo Heckpiet. Heute ist Mittwoch, der 12. Mai. Wir sitzen im Phonodrom. Die Corona-Lage entspannt sich. Genau, wir sind beide einmal geimpft schon und können eines Tages einen Genusscast übers Impfen machen nach der zweiten Impfung, wenn wir dann Bescheid wissen, wie das ist mit den Nebenwirkungen. Genau. Wir haben unterschiedliche Impfstoffe bekommen. Und mit den Spätfolgen, ob man dann quasi noch das Long-Corona uns irgendwie dann doch vielleicht noch trifft oder Long-Impfungen oder wie auch immer. Wir werden sehen. Ja. Genau. Wir haben heute mal wieder Flaschen auf dem Tisch stehen. Genau. Warnung vor dem Alkohol. Es ist diesmal, sind es Weinflaschen. Es sind Weißweinflaschen. Es sind Weißweinflaschen aus der Pfalz. Genau. Mit Pfälzer Wein. Aber was Besonderes. Genau. Denn das sind unterschiedliche Weingüter und die haben eins gemeinsam. Und zwar gehören die einem Verbund, einem Kollektiv, einer Clique, wie sie es eigentlich selbst nennen. Die heißt Wine Changers. Wie auch der Name so ein bisschen sagt, das sind alles Jungwinzer oder mehr oder minder Jungwinzer, die halt in ihren traditionsreichen Weingütern, also alle kommen sie quasi aus Weingütern, die schon von ihren Vätern und Großvätern betrieben wurden, die halt sich trauen, was anderes zu machen oder neue Wege zu gehen. Wie der Name sagt, der Name ist ja ein Wortspiel. Genau. Wine changes kann bedeuten, der Wein verändert etwas. Genau. Und es kann auch bedeuten, der Wein verändert sich. Genau, richtig. Ja. Oder der Wein verändert dich. Ja, genau. Das ist genau das Wortspiel. Man weiß nicht, wen er verändert oder ob er sich selbst verändert. Genau. Auch lustig gemacht in dem Logo Wine Changers ist quasi das E, das also vom Changers, das letzte E ist falsch herum und das S ist umgefallen. Also auch so fällt auch ein bisschen aus der Reihe, dreht sich rum, verändert sich. Das ist also auch ganz schön auf denen ihrer Homepage zu sehen. Mhm. Und zu diesem Wine Changers, zur Clique gehören einige Weingüter, die man auch, sage ich mal, aus der Pfalz auch kennt. Also das heißt aus der Region, die da unterwegs ist, also so in der Vorderpfalz, rund um Deidesheim und Ruppertsberg und alles, was außen rum sind. Und dazu gehören mittlerweile, ich glaube, 11 Weingüter, die da sich quasi zusammengerauft haben, die Dinge anders machen, die auch Dinge gemeinsam machen. Das heißt, die helfen sich auch gegenseitig, ist auch so ein bisschen so ein kleines Arbeitskollektiv oder auch, wo sie halt sich den Input von den anderen holen und auch teilweise Maschinen oder Fertigkeiten auch dann auch teilen. Also schon so eine Clique, so ein bisschen in die Richtung Genossenschaft, aber trotzdem wieder mit seinem eigenen, Anführungszeichen, Label und nicht ganz so, sage ich mal, streng organisiert. Mhm. Und die machen natürlich Corona-bedingt nach wie vor Weinproben, aber nicht die normalen Weinproben, wie wir sie halt damals gemacht haben, dass du halt zu dem Winzer gehst und probierst ein bisschen durch oder in dem Fall zu diesen 11 Winzern halt gehst und da probieren kannst, sondern auch mittlerweile nutzen, also weil es ja natürlich auch junge Winzer sind, nutzen die auch moderne Technologien und machen auch Online-Weinproben. Und so hat quasi Wine Changers eine Weinprobe veranstaltet, die normalerweise offline stattgefunden hätte. Und zwar im Schloss, also im Schlossgarten von Deidesheim, eine sehr schöne Veranstaltung. Die nennt sich eine Achtelmeile Weinprobe, weil sie halt das Schlossgarten ist halt wirklich ein kleines Ding. Und da stehen halt auf eine Achtelmeile quasi die ganzen Weingüter und präsentieren sich. Und das ist eigentlich eine ganz gute Stimmung mit Live-Musik und so weiter. Und das ist halt auch so eine nicht sehr trockene Weinprobe im wahrsten Sinne. Du warst da schon. Ich war da auch schon, ist auch sehr schön. Es ist halt eine sehr gemütliche Atmosphäre, weil es sind alles coole Jungwinzer, die machen ein paar Sachen anders, da ist auch ein bisschen mal laute Musik mal, da ist man auch ein Barista-Bike unterwegs und ein bisschen was zu essen, ein bisschen was zu trinken. Und weil das natürlich nicht stattfinden konnte, haben sie quasi ein Weinpaket geschnürt und das verschickt. Es gab im Prinzip zwei Weinpakete, das Paket Nummer 1 und das Paket Nummer 2. konntest du separat bestellen. Ich habe natürlich gleich beide bestellt. Und aus diesem 12er-Paket habe ich jetzt heute 4 Weine mitgebracht. 4 Weine von entweder interessanten Weingütern oder eine interessante Weinsorte. Und die stehen heute vor uns. Und die probieren wir quasi heute in einer bestimmten Reihenfolge. Es ist so ein bisschen quer durch den Gemüsegarten durch, was wir heute probieren. Wir können natürlich auch schön neutralisieren. Wir haben ein paar Grissinis, ordentlich Wasser und auch ein bisschen was zum Beißen. Ja, ich habe Winzerstangerln mitgebracht. Was ist das für unsere Zuhörer? So ein bisschen wie die Cabanossi, aber ein bisschen fetter, was ja gut ist bei Alkohol. Ja. Und ein bisschen milder gewürzt. Okay. Aber auch luftgetrocknet, schon ein bisschen zusammengeschrumpft. Genau, luftgetrocknet, also im Grunde sehr ähnlich einer Cabanossi. Genau. Und die wird uns heute durch die Weinreise dieser 4 Weine begleiten. Es sind alle ordentlich temperiert. Wir haben also auch die Weine natürlich in unseren Weinkühlschränken gut gelagert. Heute ist auch das Wetter ein bisschen kühler. Gestern war ein bisschen arg warm dafür oder vorgestern auch. Ja. Aber heute, glaube ich, haben wir auch die richtige Temperatur, um jetzt nicht gleich ins Schwitzen zu kommen. Genau, ja. Okay, ich leg mal los. Also es gibt auch die Weine, die wir heute probieren, auch noch teilweise zu bestellen auf der Webseite von denen. Und viel, viel wichtiger als Geheimtipp, die Videos, was sie gemacht haben zu diesen Online-Weinproben, die wirklich sehr unterhaltsam sind, also auch sehr unkonventionell gemacht, sehr witzig, sind auf der Homepage zu finden. Mit dem Link, den wir auch verlinkt haben, der heißt irgendwie winechangers.de/videos. Da sind die Videos zu sehen, weil auf der Homepage sieht man sie, glaube ich, nicht direkt, den Link dorthin. Zumindest wenn man halt so einen Adblocker und Co. aktiv hat, dann, glaube ich, werden diese Inhalte auch weggeblockt. Das kann sein, dass da irgendwie was drin ist. Also wie gesagt, dann einfach auf Videos gehen und dann kann man sich auch alle Videos nochmal professioneller die ganzen Verpostungen angucken. Wir machen das heute quasi mit unserem Stil, mit unserer Meinung. Ja, klar. Wir haben die ja auch gekauft, bezahlt. Das heißt, wir sind nicht gesponsert und können hier wie immer frei sprechen. Wobei du, glaube ich, doch mit einem der Winzer befreundet bist. Ja. Da müssen wir dann nochmal ein Disclaimer machen. Genau, machen wir, bevor wir probieren. Genau. Also stimmt, einer ist wirklich ein guter Freund von mir. Also mittlerweile sehr guter Freund. Darum, ich habe immer nicht mitgenommen. Ich habe bloß mitgenommen, weil es die einzige Sorte war, die sonst nicht im Paket drin war, also das war der einzige, der ein Gewürztraminer ist, kannst du ja schon mal sagen. Und alles andere Sorten waren quasi schon mal doppelt drin. Und ein Sekt hat heute nicht so ganz reingepasst. Nee, das ist. Aber dementsprechend habe ich halt den Rest mal mitgebracht. Ja. Okay. Haben wir denn als erstes? Und wenn du sagst Sekt, naja, der ist hier, der mussiert. Genau, der mussiert schon so ein bisschen. Sieht aus wie Sekt. Genau, liegt auch daran, dass das Weingut quasi in beiden Welten unterwegs ist. Und zwar, das Wein- und Sektgut Ernst Weißbrot ist das, was wir als Erste haben und trinken als Erstes ein Sauvignon Blanc. Du weißt ja, Sauvignon ist eigentlich nicht so meine Lieblingssorte, ist auch ein Sauvignon bäuchiges Fläschlein mit einem relativ einfachen Etikett, Long Cap Verschluss in Schwarz. Dann kommt ein weißes Etikett mit dem Ernst Weißbrot Logo so ein bisschen im Hintergrund angedeutet, dann die Schrift im Vordergrund in so einem Schwarzton, die Sorte Jahrgang 2020. Hier hinten steht drauf Kombination aus jüngeren und älteren Reben, 24 Stunden Maische Standzeit, 20% bei 225 Liter Barrique und 80% gekühlt im Edelstahl vergoren. Langes Hefelager, exotisch fruchtiger Typ in faszinierenden Aromenkombinationen. Genau. Ja, Farbe hell. Ja. Sehr hellgelb. Und dann schauen wir mal. In der Nase schon wirklich sehr fruchtig. Ja, sehr starke Fruchtnoten in der Nase. Ja, mal schauen. Ich bin gespannt, was du sagst. Ja. Fruchtig frisch. Aber würziger Abgang. Grasiger Abgang. Ja, grasig, würziger Abgang. Grasiger Abgang, also es ist schon typisch Sauvignon Blanc. Aber es ist fruchtig. Es hat eben auch so ein bisschen, grüner Apfel und so ist schon mit dabei. Also es ist jetzt kein Riesling in dem Sinn. Also ist es ein bisschen milder als der Riesling. Aber es ist schon, also so eine ähnliche Fruchtnote, also schon mehr Apfel und dann eben im Abgang eher ein bisschen grasig. Genau. Hat 12,5% Alkohol. Mhm. Ist also auch sehr moderat im Alkohol, muss man sagen. Ja, gut, es gibt 10-11%. 1,5 ist schon. Säure 6,6 Gramm. Das natürlich merkt man, die Trockenheit. Ja, die Säure kommt, kommt durch. Aber die Restsüße mit 6,1 ist sehr gering, ja. Sehr gering. Das merkt man auch. Also, wie gesagt, es ist kein. Das ist auf jeden Fall ein trockener Wein, sogar sehr trocken. Also es ist jetzt nicht so mein Stil, obwohl ich finde, dass man, dass er auch schon, ich würde sagen, er passt auch zum Spargel. Ja. Er passt zum Spargel. Also die Aromen werden beschrieben, Stachelbeere. Mhm. Ja, fand schwarze, ich jetzt nicht so. Schwarze Johannisbeere. Ach ja. Dezent grüne Paprika, das ist glaube ich das, was wir als Apfel deklarieren würden. Ja, grüne Paprika passt. Genau. Es geht dann auch in dieses Grasige über. Ja. Und ja. Aber ich finde auch lecker. Lecker, ja. Nee, ist ja schon, also wie gesagt, ich bin auch jetzt nicht der große Freund von Cabernet Sauvignon. Aber ja. Aber für ein Cabernet Sauvignon ist er bestimmt gut. Und vor allen Dingen hat er halt diese Frische. Also genau. Nicht nur dadurch, dass man hier so leichte Bubbles sieht, also leicht mussierend. Man könnte wahrscheinlich sogar einen Sekt draus machen. Oder auch einen Secco. Ja, einen Secco. Wäre auch was für einen Secco, würde ich mal so sagen. Und er hat auf jeden Fall selbst als Wein so eine frische Ausstrahlung. Ja, und ich finde, ich habe es am Anfang, im ersten Schluck habe ich gesagt, wo ist das Barrique? 20% dürfen wir nicht durchschmecken. Ja. Aber beim zweiten Schluck, umso länger ich ihn im Mund lasse und auch dann schlucke und er auch dann runterläuft, bilde ich mir ein, dass da so ein kleiner Barrique. Ja, eine leichte Barrique-Note, aber sehr leicht. Sehr leicht. Sehr leicht. Ja. Sehr leicht. Ja. Ja, kann man. Also kann man trinken. Mhm. Genau. Ja. Wir haben ja auch hier unser ordentliches Spuckglas. Genau. Also ist auch nachhaltig im Geschmack. Also genau. Bleibt was im Mund. Also er hat schon dieses typische vom Cabernet Sauvignon. Also sicherlich kann ich mir auch gut vorstellen, den im Sommer auf der Terrasse, auf dem Balkon oder so zu trinken. Also kann man auch. Ne? Also. Genau. Also das Weingut ist 1911 gegründet worden in Niederkirchen. Also bei Deidesheim, das ist halt alles so, wie gesagt, die Clique ist so um Deidesheim herum. Und wie gesagt, Ernst, also Tochter und halt Ernst, der Sohn, Entschuldigung, das Weingut heißt Ernst Weingut, der Sohn heißt Philipp und die Tochter Eva Maria, so. Und Philipp ist quasi der, der es gerade hauptsächlich führt und halt auch da verschiedene neue, Arten und Verfahren mit eingeführt hat. Und wie gesagt, hat man ein Sauvignon, der halt ein bisschen anders mal ist, gell? Weil die amerikanischen oder Art ist halt immer doch immer sehr gleich. Und hier wollte er halt mal was anderes machen. Mhm. Man kann übrigens den Weißbrotwein auch sehr gut im Zentrum von Deidesheim probieren. Mhm. Wir haben da so ein kleines Bistro direkt am Marktplatz. Also das ist auch sehr schön. Mhm. Wie gesagt, also ist schon sehr, also ist sicherlich ein Winzer, der sich empfiehlt. Und ich finde, das ist jetzt auch macht also sehr guten Eindruck. Also wie gesagt, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Entschuldigung, Sauvignon Blanc ist jetzt nicht so meins, aber ja, also ist sicherlich ein gefälliger Wein, den viele Leute trinken werden. Ich denke es nämlich auch. Das ist so ein, ich glaube, der passt auch den Hardcore-trockenen Riesling-Trinker. Mhm, aber auch die Leute, die es ein bisschen fruchtiger mögen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Kompromisswein auch für diese beiden Welten. Wenn du sagst, okay, du willst jetzt nicht jeden eine Flasche beim, was weiß ich, Mittagessen oder so trinken, dann kann man es, glaube ich, auch als Kompromiss zwischen beiden Welten auch ganz gut vermitteln. Mhm. Preislich liegt er bei 8,90 Euro. Das ist, glaube ich, auch vollkommen okay. Ist okay, ja. Mhm. Mhm. Ja, zum Verschenken. Ich meine, es ist eine schöne Flasche. Ja. Schlichtes Etikett, sehr zeitgemäß. Mhm. Und man kann sich sicher sein, der Beschenkte wird den irgendwie nicht wegschütten. Genau, der kriegt da den unter. Nicht wegschütten. Den kriegt man unter. Ja, den kriegt man unter, würde ich schon sagen. Ja. So, jetzt gehen wir quasi. Ich neutralisiere jetzt. Genau, neutralisieren wir ein bisschen. Hat man schon gehört. Ich schätze mal ein bisschen weiter. Wir kommen jetzt zum nächsten Weingut. Und zwar ist es das Weingut Spindler in Forst. Ja, wir wissen, die aufmerksamen Zuhörer, die besten Weinlagen gibt es in Forst. Und das Weingut Spindler hat auch einen kleinen Gutsausschank, ein kleines Restaurant, wo es ein bisschen was zu essen und zu trinken gibt. Natürlich gerade in Corona-Zeiten etwas schwierig, aber generell haben sie da auch eine relativ gute und feine Gastronomie. Liegt auch sehr, sehr schön in Forst, muss man wirklich sagen. Im alten Stadtkern von Forst kann man auch sehr schön sitzen und natürlich auch die Weine genießen. Und da gibt es einen Wein, sage ich jetzt schon, habe ich leider auf der Homepage nicht mehr gefunden. Ich weiß nicht warum, aber das ist eine Kombination, also auch ein Cuvée-Wein. Und zwar, der nennt sich Drei Trauben. Hatten wir schon mal, waren wir beide sehr begeistert. Mhm. Drin ist ein Weißburgunder, Riesling und Sauvignon Blanc. Das heißt, den Riesling kann man als nächstes, den Sauvignon Blanc haben wir gerade getrunken, Weißburgunder haben wir heute nicht, aber das ist quasi dann... Ja, Weißburgunder ist ein sehr unauffälliger genau. Wein, also das, ja. Genau. Und der Geschmack kommt natürlich dann vom Sauvignon Blanc, genau. Vom Riesling. Ganz genau. Und, das ist ein... Der Weißburgunder dient wahrscheinlich dazu, das Ganze ein bisschen abzupuffern. Genau. Und, also kann ich mir sehr gut vorstellen. Auch, also ich meine, wir hatten von dem ja schon was, aber ich erinnere mich jetzt nicht so genau. Aber es ist, glaube ich, also sicherlich eine ideale Kombination. Vielleicht für diejenigen, die nicht alle unser Podcast gehört haben oder sich nicht im Detail erinnern, warum ist denn der Wein in Forst so gut? Die besseren Böden. Ja, genau. Ja, wir befinden uns an der Bruchkante. Genau. Und da gab es in vorzeitlicher Zeit eben Vulkanausbrüche, beziehungsweise als das da eingebrochen ist, erdgeschichtlich, gab es da Vulkanausbrüche mit Basalt. Genau. Und dieser Basalt befindet sich im Boden, das heißt, wir haben nicht einfach nur einen Kalkboden, sondern wir haben den Basalt da drin. Und das ist halt besonders gut, weil der Boden die Wärme speichert. Genau. Dadurch, das bringt viele Vorteile für die Pflanzen, die dann genau. da wachsen, weil der Boden halt nicht so kalt ist und so weiter. Und gleichzeitig haben wir den Kalk, der auch natürlich sich positiv auswirkt. Wir haben genau. also die ideale Kombination von Gestein. Eigentlich drei Gesteine, die ideale Kombination machen. Ja. Einmal den Muschelkalk, wie du schon gesagt hast, einmal den Basalt, also der Muschelkalk, der auch natürlich auch viel Mineralien mit in den Wein bringt. Dann den Basalt, halt, was die Wärme gut hält, optimale Bedingungen auch für Bewässerung halt liefert, weil er auch viel speichert, nicht nur Wärme, sondern auch Feuchtigkeit, Energie. Und dann natürlich auch den Buntsandstein, der natürlich auch ideal ist für Wärme abgeben und auch für dieses, sage ich mal, gute Mikroklima, was sich da anbietet. Genau. Der Muschelkalk hat zusätzlich eben auch die Möglichkeit, also er wird ja von der Pflanze aufgesogen und bindet Säure. Genau. Und das Weingut Spindler gibt es schon, also die ersten Aufzeichnungen, wo es seit 1620, glaube ich, irgendwie. Wie gesagt, auch da übernommen worden quasi von den zwei quasi Junioren, also von ihm und seiner Frau, befindet sich in Forst. Und wie gesagt, Drei Trauben ist, finde ich, ein Cuvée von denen, der extrem interessant ist. Und ich dachte halt, zur Kombination, was wir heute trinken, passt das ganz gut. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob er uns heute genauso gut schmeckt, wie er uns schon mal geschmeckt hat. Ja. Schöne, schlanke Flasche. Kannst du gleich was zur Flasche sagen? Ja, schenk mal kurz ein und dann... Also typische Weißweinflasche, schlank. Also verdünnt sich nach oben, Long Cap wieder. Genau. Diesmal aber oben mit so einem, also das ist ein bisschen rötlich, golden-rötlich. Kupfer ist das, ja, genau. Also glänzend rötlich, aber so ein bisschen auch in so ein bisschen wie das Apple, die Apple-Farbe Rosé gehabt. Ja, ein bisschen, ja. Ein bisschen mehr Orange, geht mehr ins Orange. Oben haben sie noch so eine Form eingeprägt und auch lackiert, die so ein bisschen wie so eine Spirale, so eine Hypnose-Spirale aussieht. Dann so eine Designerschrift, die sehr, also serifenlose Designerschrift, wo die Buchstaben sehr lang gestreckt sind, mit dem Namen Drei Trauben eingeprägt in das Longcap, richtig eingeprägt, ja, das ist edel gemacht. Und dann wieder ein ganz schlichtes weißes Etikett, wieder mit Drei Trauben, auch in einer geprägten Schrift. Man kann da drüber fühlen. Darunter steht Spindler und darüber 2020, also sehr schlicht. Und Informationen kommen auf der Rückseite. Das ist dann ein einfaches Papieretikett. Auch so ein bisschen, sieht ein bisschen fast aus wie Ökopapier. Und da steht dann der Link drauf, die Adresse, die gesetzlich vorgeschriebenen Eingaben und der Barcode. 12% sind es, 750 Milliliter. Und das ist so eine bräunliche Braunglasflasche, genau, ist das. Ja. Ja, ja. So, probieren wir mal, wie sie so in der Nase. Also auch hier im Glas erstmal genauso hell wie der andere. Ja. Ganz helles Gelb und leicht sprudelnd auch, also sogar mehr sprudelnd als der andere. Also ja. Hier könnte man wirklich sagen, es ist Sekt, weil es nicht nur mussiert, sondern oben setzen sich am Rand auch noch Bläschen ab. Genau, ab. Ja, ja, es sind alles auch 2020er Weine, also ja, relativ frisch. Ja? Ja, relativ frisch. Auch in der Nase nicht ganz so intensiv wie der andere, aber auch deutlich. Also auch hier ein fruchtiger Geruch in der Nase. Ja. Auch schon in der Nase riecht es ein bisschen nach Apfel. Hier würde ich sagen, mehr Apfel im Geruch als Paprika. Aber jetzt bin ich gespannt auf den Geschmack. Sehr lecker. Sehr lecker und erstaunlich mild im Geschmack. Ja, sehr mild. Das ist genau das. Erstaunlich mild. Der ist wirklich sehr, sehr, sehr mild. Und da ist er dann auch nicht mehr so mussierend sprudelig. Mhm. Also mild. In der Tat. Also die Säure ist zwar vorhanden, also ist ein bisschen Säure. Aber gut gepuffert, wirklich sehr gut gepuffert, sehr frisch. Sehr gut gepuffert. Und hier würde ich jetzt eher sagen Stachelbeere. Genau. Also im Vergleich, der andere hatte mehr Paprika und dann eben auch dieses grasige. Grasig hier ganz wenig, Tick vielleicht, aber sehr wenig. Das ist halt tatsächlich wieder der Sauvignon Blanc. Aber die Milde wahrscheinlich durch den Weißburgunder. Genau. Und eben Riesling auch dabei. Im Abgang merkt man das. Also ein bisschen Riesling-Schwänzchen im Abgang. Aber ich finde vorne sehr frucht. Und ich finde durch den Weißburgunder, dann kommen wir zum Sauvignon Blanc, ist es nicht nur Stachelbeere, die durch den Sauvignon Blanc kommt, sondern auch durch den Weißburgunder so die typische Passionsfruchtnote. Ne? Eine sehr reife Passionsfrucht. Ja, ist noch eine so, fruchtige Note dazu. Oder ein Ananas kann auch so eine Ananas. Scharfe, also noch so eine grüne Ananas, die eine relativ unreif ist. Ja, Ananas. So schmeckt es in der Richtung, finde ich. Ja, wenn du sagst unreif, dann klingt es wieder sauer. Und er ist im Vergleich zum ersten nicht gar so sauer. Gar nicht, sehr mild. Wirklich gut abgepuffert, die Säure. Wenn du da Angaben machst zur Restsäure, ich denke, da bis zum Restzucker, da ist ein bisschen mehr Restzucker drin, würde ich sagen. Ich habe leider nichts gefunden. Problem ist, auf der Homepage ist er auch aktuell nicht vertreten. Könnte auch sein, dass er weniger Säure hat, aber das glaube ich fast gar nicht. Ich glaube es auch nicht. Ich glaube aber eher, dass er einen Tick mehr Restzucker hat. Wenn der eine 6 hat er hier vielleicht 8 bis 9. Geht ja. Ist er noch trocken? Also ich würde sagen, einen Tick mehr Restzucker. Aber ich finde, der ist wirklich easy drinking. Easy drinking, auf wirklich, jeden Fall. Also auch ganz, so ein Wein, einfach. Den trinkt jeder. Ja. Den kann man im Gegensatz zu dem ersten sogar jemanden anbieten, der eher liebliche Weine trinkt. Also sogar mir kann man den anbieten. Und dennoch ist er trocken. Also jemand, der trockene Weine haben will, wird den auch mögen. Und jeder wird sagen, dass das ein edler Wein ist. Also wenn man den verschenkt, also ich meine auch durch diese schöne Präge und die schöne Schrift, das schöne Longcap, die elegant schlanke Flasche. Also das ist auch das ideale Geschenk. Und da wird auch jeder sagen, Mensch, was für ein toller Wein. Ja. Also das ist wirklich ein Geschenkwein schlechthin, würde ich sagen. Was schätzt du, wirklich gut gemacht. Ich würde sagen, der ist auch in der Preislage. Ich würde auch sagen, ja, ist ein Cuvée, könnte mir vorstellen, dass ein Tick teurer ist als der andere. Auch so von der Eleganz der Flasche her, an 9 Euro. Ich würde sagen, knapp unter 10 Euro. 9,20 Euro, ja. Gut geschätzt. Ja. Nee, also würde ich wirklich sagen, würde ich sofort kaufen. Also das ist wirklich einer. Beim ersten, bei dem Weißbrot, jetzt habe ich aber bei Weißbrotweinen, die ich ja getrunken habe, da in Deidesheim direkt am Marktplatz öfter, dass die mir für meinen Geschmack oft einen Tick zu trocken sind, was ja auch der allgemeinen Nachfrage nachkommt. Ja. Und da würde ich sagen, ist der Spindler besser. Der hat halt diesen leichten Tick zum Fruchtigen, also das Milde. Und das finde ich ist besser. Gerade wenn es letztlich auch um sowas geht wie Spargel, ist das vielleicht sogar noch die bessere Wahl. Und das ist auch so ein Weißwein, den man zu allem Möglichen trinken kann. Ich finde, er passt auch gut zu Käse. Ja. Also, wenn jetzt nicht so gerade die, die Hardcore-Stinkekäsesorten hast und auch mal, sag ich mal, normale, einfache Käseplatte, kannst du auch ganz gut als Begleiter nutzen. Also ich habe zu Hause jetzt gerade gekauft, gestern, einen sehr schönen milden Chèvre d'Argental, der noch ein bisschen zu jung ist. Das heißt, entweder ich lasse ihn im Kühlschrank liegen oder ich trinke so einen Wein dazu, weil das dann noch geht. Mhm. Also das würde passen. Also da bin ich wirklich ganz angetan. Also er würde zu meinem Chèvre d'Argental gut passen. Vielleicht nehme ich ihn mit. Mhm. Und durch das Riesling-Schwänzchen ist er auch nicht weg, genau, wenn man den getrunken hat. Da bleibt ein Geschmack im Mund. Auch das finde ich sehr angenehm. Wenn man Weißburgunder alleine trinkt, dann trinkt man einen Schluck und dann ist der Geschmack weg. Das finde ich dann immer schade. Ja, aber hier nimmt man einen Schluck und der Geschmack bleibt da. Also das ist wirklich ein toller Wein. Also muss man den Spindler loben, also auch vom Cuvée her. Cuvée ist ja nicht immer einfach. Ja. Da gibt's Großmeister im Bereich Rotwein. Im Weißweinbereich fehlen die Großmeister noch so ein bisschen. Aber hier ist ein heißer Kandidat mit den drei Trauben. Mhm. Also da kann man wirklich sagen, das will man eigentlich. Nur wie gesagt, auch dieses Longcap oben mit dieser Spirale drauf. Das ist einfach hübsch. Mhm. Also ich finde auch, das Gesamtkonstrukt aus Flasche und Inhalt ist hier wirklich sehr edel. Mhm. Ich finde, das ist auch ein Wein, der sehr viel Spaß macht zu trinken. Ja, auf jeden Fall. Den kannst du pur problemlos trinken, aber auch als Essensbegleiter. Den kann man auf der Terrasse auch trinken, genau. Und auch das wird einem nicht fad, wegen der tollen Geschmackskombination. Und wie gesagt, unter 10 Euro, ich meine, was muss ich da noch groß? Ja. Ne? Ja. Das ist ja das. Dann gibt man sonst wie viel Geld aus und ist dann vielleicht weniger zufrieden. Ja, ja. Und das ist einfach ein toller Wein. Und wenn ich so denke, wenn ich jetzt so einen kalifornischen Weißwein mir kaufe, dann kostet der auch 10 Euro. Ne? Ist viel für den Transport draufgegangen. Ja. Ja, es ist ökologisch eigentlich nicht vertretbar. Ja. Mhm. Und hier, der kommt praktisch von die Ecke. Um die Ecke. Den kannst du da eben schnell selber kaufen, wenn du eh da bist. Oder eben auch, ne? Also das ist kein Problem. Und ich finde, das ist wirklich ein toller, also toll eigentlich. Da bin ich sehr angetan. Und auch, dass wir heute den zum zweiten Mal trinken, spricht ja für sich. Mhm. Also es ist ja durchaus ein sehr, sehr schöner Wein. Auch die Variante 2020. Wir hatten das letzte Mal die Version 2019 getrunken. Ja, naja, 2020, ich meine, kann man sagen, ist vielleicht noch zu jung, denn wir haben erst sozusagen Anfang oder erste Hälfte 2021, aber dennoch, also ich finde, der ist jetzt trinkbar. Genau, ready to drink. Der ist ready to drink, genau. Und das kann man nicht unbedingt von allen Weinen sagen. Ja, das stimmt. Also auch bei den Weißweinen, ich würde dann doch schon mal ein Jahr warten. Und der ist aber wirklich völlig, also so, dass man ihn trinken kann. Und ich denke, der wird sich auch halten. Den kann man auch noch im nächsten und übernächsten Jahr trinken. Ja, definitiv. Also ich glaube, das macht eben keinen Abriss da, den so zu konsumieren. Und wirklich auch im Vergleich, kommen ja gleich noch andere Flaschen. Also ich finde, das ist die schönste Flasche. Genau, ist von der edel. Vom gesamten Aussehen, auch dieses Etikett mit der Prägung und der Schrift, das ist wirklich gut gemacht. Da hat er wirklich auch Leute rangelassen. Denn diese Schrift, die glaubt man sich nicht zusammen. Da muss man, die muss man einkaufen. Da muss man schon Photoshop-Philipp am Start haben. Genau. Also nach dem vielen Lob habe ich sogar jetzt das ganze Glas ausgetrunken. Ja, ich auch. Trotzdem wird das jetzt hier ein bisschen gespült für den nächsten Wein. Ich neutralisiere auch ein bisschen mit Wasser und mit Grissini gerade. Und ich greife nochmal zur Winzerstange. Mhm. So, das nächste Weingut ist eigentlich kein Jungwinzer. Der fällt so ein bisschen aus dem Scope raus. Also so ganz prinzipiell. Aber warum ist er mit dabei? Weil er mit dabei sein muss. Also er muss nicht, also ist eher so jetzt scherzhaft, denn das Weingut ist das Pfarrgut Deidesheim. Das heißt, der Pfarrer, wie das halt damals so war, einen Weinkeller und macht Wein. Aber das ist hier so, dass dieses Weingut quasi eins der kleinsten Weingüter in Deidesheim ist und schon über 1000 Jahre alt ist. Also das gibt es schon quasi schon seit Ewigkeiten, ist dann ein bisschen sage ich mal, man hat es nicht weiterverfolgt. Also heutzutage hat ja kein Pfarrer mehr in einem ein Weingut, das ist ja, gehört ja nicht mehr dazu, sondern es haben Jugendliche aus der Pfarrerei 2009 haben die Weinberge wieder praktisch rekultiviert und haben angefangen, Wein wieder herzustellen, so als quasi als Projekt. Mhm. Und das Projekt ist gewachsen von 2009 bis letzten Jahre. Jetzt mittlerweile haben sie doch ein bisschen Fläche dazu bekommen und machen das quasi mit einer kleinen Mannschaft, machen sie diesen Weinbau, also jetzt nicht ja, hobbymäßig, vielleicht übertrieben, aber auch nicht super kommerziell, sondern so Spaß an der Freude. Und haben mittlerweile sogar drei Weinsorten. Das heißt also, es gibt mittlerweile drei Weinsorten, haben halt relativ, wie gesagt, wenig Fläche und auch relativ wenig Möglichkeiten, logischerweise. Klar, du kannst dann natürlich da in der Pfarrerei im Keller, kannst jetzt natürlich nicht angefangen, einen Weingroßbetrieb aufzuziehen, sondern die machen das halt so im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und ich finde es eine lustige Idee, eine super spannende Idee. Der Pfarrer in Deilesheim ist auch gut drauf, muss man sagen. Das ist eigentlich so auch ein ganz cooler Typ. Mhm. Und die haben aus der Tradition, haben sie zwei natürlich Premium-Lagen aus Deilesheim. Klar, man schon 1000 Jahre natürlich da schon quasi ein bisschen Anspruch auf Weinbau hat. Und zwar haben sie ein Stück vom Herrgottsacker, eine der Premium-Lagen in Deilesheim. Und nicht zu vergessen natürlich auch der Reiterpfad, auch eine Premiumlage im Deilesheim. Und aus diesen zwei Lagen kommen quasi drei Weine, den sie herstellen. Und zwar, jetzt kommt nämlich der Part, wo du mit einfassen musst, mit lateinischen Namen. Und der erste, den wir hier haben, ist der? Officium oder Officium, je nachdem, welche Ausspracheschule man anhängt. Ja. Das ist im Grunde das Büro. Genau, oder, ja. Ja, Office, da kommt's Office. Genau, das Office her. Ja. Und kann aber auch der Dienst sein. Genau. Officium ist auch der Dienst, also Office im übertragenen Sinn. Oh, der Dienst am Herrn oder an der Gemeinde. Oder am Weinberg. Oder im Weinberg, genau. Genau, das wollte ich ihm sagen. Und wenn man sich das anschaut hier auf dem Ganz kurz, bevor du das sagst, es kann auch noch eine dritte Sache sein. Das Officium bezeichnet das Stundengebet der Ordensleute und Priester. Ja, auch das. Genau. Ja, das passt hier noch nicht. Naja, wenn man sich das anschaut, ach, sie haben auch ein Weihwasser. Genau, Weihwasser. Ein Weihwasser oder Weinwasser eben, das man ja nicht unterscheiden kann, weil das N ausfällt im Pfälzischen. Ja. Also man sieht hier, wie die Jugendlichen bei der Arbeit sind, angeleitet vom Pfarrer oder von Fachkräften. Das Ganze ist für einen guten Zweck auch. Nämlich der Erlös kommt einem Kinderhilfsprojekt in Indien zugute, zu dem auch die Gemeinde offenbar eine persönliche Beziehung hat, durch einen Kaplan, einen indischen Kaplan. Ja, und da sind die drei Weine abgebildet. Gaudium, die Freude, Officium, der Dienst und Proprium, das eigene. Genau. Ja. Den trinken sie wahrscheinlich selbst. Genau. Ja. Officium und Proprium sind hier auf der Abbildung mit Korken und Gaudium mit Longcap. Wir haben aber hier Officium mit Longcap. Genau, wir haben umgestellt wohl dieses Jahr oder letztes Jahr auf Longcap, was glaube ich auch sinnvoll ist. Ja, ist glaube ich sinnvoll bei Weißwein sowieso. Und auf der Homepage haben sie auch noch ein lateinisches Motto, was wir auch gut kennen auf Deutsch, hier auf Lateinisch, conserva aquam, vive vinum, also spare Wasser, trinke Wein. Genau, das steht auch auf dem Longcap nochmal drauf. Ah ja. Das ist ganz witzig gemacht. Also ich fand es halt von der Idee, vom Projekt her schön, super. Ja. Mhm. Und darum dachte ich, den muss ich jetzt einfach mitnehmen, zu dem, glaube ich, er auch zu dem Gesamtkonstrukt ganz gut mit reinpasst. Mhm. Am katholischen Pfarrgut, da alles. Genau. Ja. Wollen wir mal probieren, was die Helfer an Riesling so kreiert haben? Der war auch in dem Weinpaket? Ja, der war auch in dem Weinpaket. Oh, ja. Darum war das ja auch so interessant, dieses Weinpaket. Also hier jetzt weniger mussierend, aber trotzdem ein paar Bläschen sind doch. Ja, das ist durch die Frische, die sind eh noch sehr, sehr frische Weine, muss man auch. Sehr hell, noch heller als der, den wir schon hatten. Es wird immer heller sozusagen. Und was ist da jetzt drin? Riesling. Ein Riesling. Das ist ein ganz klassischer Riesling. Also es riecht sehr nach Apfel. Fruchtig nach Apfel. Na, ich bin gespannt. Aber ein guter Riesling. Ah, warum ist das so? Weil der Riesling wird relativ spät gepflückt, hat hat ein hohes Mostgewicht. Ja. Und dadurch kriegst du diese super fruchtigen Noten, eine sehr, sehr angenehme Säure. Ich würde sogar sagen, der hat mehr Restzucker. Doch, trocken. Ja, dann kann er nur 9 Gramm haben, aber die 9 Gramm werden ausgeschöpft. Der hat 9 Gramm Restzucker, also das Maximum für trocken. Aber das ist wenig Säure. Es kommt vielleicht auch durch den guten Boden, durch den kalkhaltigen Boden. Dann im Vergleich ist halt wenig Säure drin, denn der ist nicht, schmeckt eigentlich nicht trocken. Nee. Oder trocken ist. Reife Früchte? Reife Früchte. Wirklich reife Früchte. Aprikose. Ja, Pfirsich, Aprikose. Apfel. Genau, aber sonst gar nicht so sehr diese grüne Apfel, die man vom Geruch her erwartet und die man bei Riesling erwartet, sondern dann wunderbar eingebunden in diese Fruchtnoten. Und ich finde auch sehr mineralisch im Abgang. Die Säure durch die Mineralität ist sehr auch gut abgepuffert, muss man sagen. Der kratzt nicht so im Hals. Kratzt überhaupt nicht im Hals, also sehr angenehm. Und auch dann im Geschmack gar nicht mehr so frisch im Geschmack, also macht schon auch so ein bisschen einen reifen Eindruck, würde ich sagen. 12,5, also ein Tick alkoholischer als der gerade mit 12%. Aber wirklich, wirklich angenehm. Wenn man denkt, das ist auch noch für einen guten Zweck. Und was kostet er? Ich kann es nicht sagen. Ich konnte es auf der Homepage nicht evaluieren. Was aber ich würde sagen, ist auch die Preisklasse. Vielleicht noch einen Euro mehr wegen des guten Zwecks, keine Ahnung. Ich glaube auch. Der wird so 10, 12 vielleicht Euro sein, maximal irgendwas in der Range. Aber dafür wirklich schön und auch hier die Gestaltung mit auch mit dem lateinischen Spruch oben. Auch das Etikett wieder sehr schlicht, aber so ein Kreis. Das Etikett ist weiß, schwarz, das ist ein goldener Kreis, in dem Officium steht. Da sieht man auch so ein Heiligenbild mit Fisch. Also irgendein Heiliger mit Fisch, wer weiß, wer das ist. Müsste man sich jetzt genauer auskennen. Ja, da gibt es irgendeinen Heiligen in Heidesheim. Muss ich jetzt nochmal gucken, muss ich nochmal meine Fotos durchsuchen. Ich habe da ein Foto gemacht, der da wichtig ist. Also kann man empfehlen. Sehr schöner Wein. Auch, also ich finde für den Riesling auch. Man merkt schon, dass das ein echter Riesling ist, aber ich glaube auch für Leute, die sagen, oh, Rieslinge, so sauer und so, ist der schon echt eine sehr, sehr, sage ich mal, freundliche Alternative. Ja, kann man so sagen. Es ist wirklich eine freundliche Alternative und also wirklich auch angenehm. Also es ist, glaube ich, auch wieder ein Wein, den wahrscheinlich auch jeder trinken würde. Also ist auch wieder so ein Wein, den man gut verschenken kann. Ja, weil das was hermacht, wo man dann auch nochmal erzählen kann, dass es für einen guten Zweck ist und so. Das mag ja dann sowieso jeder gern. Und von daher, ich würde ihn wirklich dann empfehlen. So, jetzt habe ich hier die Deidesheimer Heiligenbilder. Das versuche ich mal herauszufinden. Aber das geht jetzt leider nicht so gut. kann ich leider die Schnelle nicht erkennen, aber Sankt Veit, wer ist denn? Ich glaube, Sankt Veit ist der Schutzheilige des Weinbaus. Ich habe gerade hier von unserem, unserer Regie bekommen, dass die Flasche 10 Euro kostet, oder? Es wird normal Verkaufspreis von 7 Euro verlangt, aber das Fahrgut leitet den Verkauf der Flasche an 10 Euro weiter. Das heißt, sie legen noch was drauf, wenn sie es weitergeben. Auch gut, oder? Das ist auch ein cooles Konzept. Ja. Das schmeckt mir außerordentlich gut. Muss ich wirklich sagen. Also, ich finde auch wirklich sehr ausgewogen. Also im Grunde haben wir wieder die Dramaturgie gut hinbekommen, denn der Weißbrot war wirklich der trockenste. Und das entwickelt sich jetzt doch immer mehr in diese fruchtig-milde Richtung. Also sehr angenehm. Und wirklich, muss man mal so sagen. Genau. Ich bin auch weiter gespannt, wie uns die Reise jetzt hinbringt. Mir wird nochmal neutralisieren. Ja. Dann nochmal den Disclaimer. Ja, Disclaimer jetzt bitte. Genau, Markus Schädler, persönlich bekannt, vertraut und ist der Nächste. Freundschaftlich gesegnet. Aber ich habe den nicht deswegen dabei, sondern weil es nochmal eine andere Sorte mit reinbringt. Und der Gewürztraminer eigentlich eines der ältesten Sorten, Weinsorten ist, die es gibt. Mhm. Und wir hier einen Gewürztraminer im Trocken haben. Oftmals ist ja Gewürztraminer auch häufig als Dessertwein wird es angeboten. Hier als eine trockene Variante mit Säuregehalt von 5,6, einen Restzucker von 6 Gramm und einem Alkoholgehalt von 13,5%, kommen wir zum Markus Schädler 2020 Gewürztraminer trocken. Ja, der bietet sich eben an, den Süß auszubauen, weil das eben eine Rebsorte ist, die süß wird. Den kann man auch etwas hängen lassen und so. Und ja, den trocken auszubauen ist nicht das Naheliegende. Genau, richtig. Sagen wir mal, kann man machen. Die Flasche ist wieder eine Braunglasflasche. Wieder mit Longcap in Schwarz diesmal. Mhm. Auch da ist nochmal das Wappen von Schädler. So. Nein, das ist im Prinzip der bayerische Löwe, der auch bayerische der Pfalzlöwe im Wappen ist, also in der Pfalz drin ist. Genau. Das gehört ja mal zu Bayern. Genau. Der mit der Kurkrone kann man auch erkennen. Ja. Ja, das Ganze auf einem grauen Etikett, da ist dann auch nochmal der Löwe so in Roségold drauf, auch erhaben, geprägt. Markus Schädler auch geprägt. Dann darunter Gewürztraminer trocken. Das Etikett geht fast rundherum. Mhm. Und da ist dann an der Seite sind dann nochmal die vorgeschriebenen Angaben. Und 13,5%, also recht alkoholisch. Genau. Klar, natürlich. Ja. Man will den trocken ausbauen. Das heißt, man muss den Zucker zu Alkohol vergären lassen, der einfach drin ist im Gewürztraminer. Genau. Dadurch steigt der Alkoholgehalt. Genau. Ja. Man kann den auch nicht zu früh abstoppen, sonst wird das nichts. Ja, ganz typisch vom Geruch her kann man sofort erkennen. Dieser fruchtig, süßlich-fruchtige Geruch des Gewürztraminers. Ein bisschen so Birne, sowas ist im Geruch. Und daran erkennt man den. Auch wieder sehr hell in der Farbe. Ja. Nicht mussierend. Wirkt schon alt, ist aber trotzdem auch 2020. Ganz frisch, genau. Ganz frisch, ja. Also, ich finde, Gewürztraminer ist ganz typischer Geruch und im Geschmack. Mm. Ganz typisch. Mhm. Ja. Sehr viel Körper am Anfang, ja. Mhm. Da kommt ja immer sehr mächtig Gewürztraminer. Ja. Und dann merkt man, die trockene, also eine feine trockene Note hat er zum Schluss. Ja, weil der nämlich Gewürztraminer ist, der eben, wo eben irgendwie der Zucker, man fragt sich, wo ist der Zucker hin, wenn er so wenig Zucker hat. Gut, zum Alkohol natürlich geworden. Aber er hat eben auch wenig Säure. Ich meine, 5 Gramm Säure ist halt wenig. Mhm. Und dadurch ergibt sich wirklich ein sehr harmonisches Bild. Und das ist dann auch ein Wein, der auch zu vielem passt. Den kann man dann so alleine trinken. Muss sich ja bewusst sein, dass man dann eben auch viel Alkohol zu sich nimmt. Verhältnismäßig viel. Und der hat eben auch so einen schönen Eigengeschmack, dass man ihn eben gerne alleine trinkt. Der Geschmack ist jetzt nicht so ausdauernd wie bei den anderen Weinen. Der ist nicht sehr lang anhaltend. Da muss man schnell nochmal einen Schluck nachnehmen, damit der Geschmack bleibt, was natürlich bei so einem hochprozentigen Wein dann auch nochmal problematisch ist. Ja, zum Essen, da ist es natürlich schon schwierig. Ja, ich könnte ja was sagen, was so gut dazu passt. Ja, jetzt sag bitte nicht asiatisch, das wird immer gern gesagt. Nee, aber scharfe Gerichte. Ja. Weiß ich nicht. Fischgerichte, ich finde Garnelen in so einer... Ja, Garnelen gehen, aber Fischgerichte, also ich könnte mir vorstellen, weil er halt diesen intensiven Geschmack hat, auch wenn er nicht lang anhält, dass er dann schon auch Sachen erschlägt. Ja. Deshalb, also muss es dann schon scharf sein, aber ich glaube nicht, dass er gut zu asiatischen Gerichten passt. Also mir fällt dazu jetzt ein, wenn ich so trinke, Pasta mit angegrillten Garnelen, die so ein bisschen Knoblauch und Chili haben und ein bisschen Olivenöl und Parmesan drüber. So kann als puristisch. Kann man machen. Und dann der dazu? Ich würde fast sagen, kannst du auch ohne ohne Garnelen machen. Mhm. Würde auch passen. Aglio Olio? Also so, Aglio Olio, genau. Mhm. Aglio Olio würde dazu passen. Ich kann mir den auch gut zu Käse vorstellen. Also vielleicht jetzt nicht der härteste Käse, aber insgesamt würde das gehen. Ne, dort können sich Feigen, genau. Senf drüber, da kann man auch den dazu nehmen. Genau, richtig. Das hat einen ähnlichen Effekt. So ein Ziegenkäse, der nicht ganz so reif ist, so ein frischen vielleicht auch. So ein Ziegenfrischkäse könnte gut passen. Und dann den dazu auf ein schönes Baguette. Mhm. Ja. Ja. Und wie gesagt, ich würde den auch alleine trinken. Mhm. Also einfach so. Preisklasse. Was schätzt du? Na, würde schon sagen, Marc Schädler nimmt schon mal einen Euro mehr. Würde sagen 12 Euro. Ich würde sagen die Hälfte, 6,50 Euro. Boah. Das ist gut. Keine weiteren Fragen. Keine weiteren Fragen. Nee, da keine weiteren Fragen. Sofort kaufen. Also da würde ich wirklich sagen, hier. Kannst du nicht falsch machen. Also ich bin ja nicht vorbelastet. Ja. Ich kann also unbehelligt Kritik üben an Marco Schädler. Aber da muss ich sagen, das ist ein ehrlicher Preis. Mhm. Da kann man nichts sagen. Also ich hätte ihn teurer eingeschätzt. Mhm. Und das ist wirklich ein guter Wein für einen guten Preis. Ja. Den man eigentlich haben will. Mhm. Also das kann man gut vorstellen, dass er den auch gut verkaufen wird. So, jetzt mach dir nochmal einen Schluck in ein Glas rein. Ich zeig dir jetzt nochmal das Geheimnis, was man hier noch machen kann, was die wenigsten machen würden. Mhm. Aber ich das letztens im Selbstversuch nochmal getestet habe. Mhm. Probier bitte jetzt mal. Ah, mit einem Schuss Mineralwasser sozusagen. Genau, als Schorle. Oh ja. Da ist der letzte Wein, das kann man uns auch erlauben. Ja, doch. Sag was dazu? Doch, sage ich nur. Das hat was. Weil nämlich, naja, der Gewürztraminer hat diesen nachhaltigen Geschmack. Genau. Das heißt, der kommt in der Schorle durch. Mhm. Und dann ist er ja auch nicht mehr so alkoholisch. Er setzt sich halt tatsächlich im Geschmack durch. Genau. An der Stelle. Und das geht in die Richtung Limonade fast. Ja. Natürlich mit wenig Zucker. Oder wie du sagen würdest, das isotonische Erfrischungsgetränk. Genau. Also das ist wirklich, also für eine Schorle sehr gut. Glaubt man nicht, gell? Und bei 6 Euro kann man nichts sagen. Mhm. Kann man sagen, machen wir einen guten Schorlewein. Mhm. Ja, nee, sehr schön. Also ist eine gute Idee. Ich hatte mich auch letztens ich hatte noch einen Schuss drin gehabt und wollte das Glas nur ausspülen und dachte mir, ich habe dann Mineralwasser reingemacht und dachte mir, oh, das ist aber schön, weil der Gewürztraminer Geschmack bleibt, gell? Also der setzt sich durch. Ja, ja. Und als Kombination finde ich den als Schorle sehr fruchtig, sehr prickelnd, sehr gut. Ja, kann man machen. Kann man wirklich sehr gut als Schorle trinken. Könnte man sich sogar noch einen Eiswürfel reinwerfen. Dann im Sommer auf der Terrasse. So mal so zwischendurch oder auch als Aperitif, also kann man gut machen. Also bevor man sich jetzt irgendwie einen Tonic da eingießt, kann das auch sowas sein. Ja, nee, sehr schön, sehr schön. Also da muss man Marco Schädler wirklich loben. Also gibt das weiter, er soll in die Richtung gehen. Genau, das glaube ich ganz gut, ja. Ja. Ja, was sagst du denn zu dem Potpourri, was wir heute gemacht haben? Also sehr schön. Also es ist vor allen Dingen wirklich gut inszeniert. Wir haben einen wirklich verhältnismäßig trockenen, zwar auch gut eingebaut angefangen. Dann die drei Trauben, die ich immer noch für absoluten Höhepunkt halte in jeder Hinsicht. Aber sie waren halt immer noch in gewisser Weise trocken. Mhm. Dann kam er doch zu dem sehr milden Officium oder Officium. Also wirklich auch ein Top-Wein, muss man einfach mal so sagen. Und dafür, dass es eben auch ein reiner Riesling ist. Ja. Trotzdem toll und auch nachhaltig im Geschmack. Ja, und schließlich diesen doch sehr fruchtbetonten, immer noch trockenen, weil eben trocken ausgebauten, Gewürztraminer, was ja schon untypisch ist für den Gewürztraminer, dass er trocken ausgebaut wird. Dann natürlich etwas alkoholisch, aber ist tatsächlich auch eine sehr gute Abrundung am Ende. Also von der Dramaturgie genau richtig. Ne? Ja, genau richtig. Wir waren ja vorhin noch ein bisschen überlegen, in welche Richtung wir trinken. Ne? Das weiß man nie, weil ich kannte halt nur einen Teil der Weine. Nee, aber du hast es genau getroffen am Ende. Also genau in der Richtung muss man ihn trinken. Das wäre sonst nicht gut gewesen. Mhm. Wenn wir da anders angefangen hätten. Gut, wir hatten dann den Cuvée von dem Riesling. Das hätte ich intuitiv andersrum gemacht. Mhm. Aber so ist es besser. Mhm. So ist es besser. Doch, muss man schon sagen. Und der Sauvignon Blanc, den wir am Anfang hatten, der ist halt wirklich im Vergleich, wenn wir jetzt zurückgehen würden, wäre der so knochentrocken, dass man ihn wahrscheinlich gar nicht mehr trinken wollte. Ja. Und dennoch sind das alles trockene Weine. Aber das ist eigentlich, zeigt da auch die Bandbreite. Ja. Und das ist die Kunst ist halt bei einem trockenen Wein, also erstmal ist die Kunst überhaupt der Ausbau, und das ist ja hier Markus Schädler gut gelungen. Und dann eben bei einem trockenen Wein dennoch sowas Harmonisches zu haben, dass der nicht, dass sich nicht die Zehennägel aufrollen. Ja, genau. Weil es gibt so Weingüter, die du ja auch schätzt. Ja. Ich sag nur Reichsrat von Buhl, wo wirklich, also wo sich praktisch bei jeder Sorte die Zehennägel aufrollen. Das ist ja gewollt. Die wollen das ja. Das ist der Stil. Das ist der Stil. Aber ich mag's halt doch dann mehr ausgewogen. Und da haben wir hier ja wirklich Weine, die das genau repräsentieren, diese Ausgewogenheit, dass eben ein trockener Riesling nicht so knochentrocken sein muss. Nicht so, wie heißt das, bone dry. Bone dry, wie der Reichsrat formuliert. Und gerade dieser letzte hier, also Gewürztraminer, ich bin ja der Meinung, also viele sagen, ach, der Gewürztraminer, ach, das ist nichts. Ich bin aber schon der Meinung, dass das ein guter Weingeschmack ist. Ja. Es ist auch letztlich dieser Geschmack der Beeren im Grunde. Genau. Wenn man jetzt sagt, was ist das für eine Frucht, wird man sofort sagen, ja, das sind Weinbeeren. Genau. Weintrauben. Der schmeckt eben nach Weintraube. Ich meine, das ist ja das Interessante bei den Weintrauben, dass die andere Geschmäcker sozusagen nachahmen können. Aber das ist hier die Weintraube. Mhm. Und das ist wirklich erstaunlich. Und deshalb mag ich ihn letztlich auch. Und wenn man den dann trocken ausbaut, hat eigentlich jeder was davon. Mhm. Und das ist ein Einsteigerwein. Also jemand, der sagt, ach nö, trocken mag ich nicht oder Wein mag ich nicht, dann kann man diesen Wein geben und dann wird er sagen, ach ja, geht ich doch trocken. Okay. Ich finde auch, also ich finde auch viel zu schade, dass Gewürztraminer in den letzten Jahren auch missbraucht wurde, immer als diese edelsüßen Weine. Mhm. Und ich finde, auch obwohl so eine alte Weinsorte auch ist, dass dieser Trend oder diese Umkehrung mal zu, sage ich mal, als trocken auszubauen, einfach nie so häufig stattgefunden hat. Vielleicht immer wieder in Phasen. Und jetzt mal wieder. Du hast halt hinterher einen sehr alkoholischen Wein. Genau. Das wollen halt viele Leute nicht. Die sagen halt, ach ja, ich will halt einen leichten Wein. Ja, ja. Und das ist halt, du musst halt Winzer ja das dann auch verkaufen. Ja. Und bei 13,5, wenn dann auch zum Beispiel auf der Speisekarte, gut, wir müssen jetzt nicht so viel über Gastronomie reden, weil es 2021 ist und die Gastronomie gerade völlig kaputt gemacht wird. Aber wenn du auf der Speisekarte deinen Alkoholgehalt hast, und das hast du ja in manchen Speisenkarten, insbesondere in der Pfalz, also beim Deidesheimer Hof steht das ja immer dabei. Und da kann ich mir vorstellen, wenn das einer durchgeht, wird er sagen, Moment, Gewürztraminer und dann 13,5, ach nö. Und dann wird der halt nicht verkauft. Und deshalb, das ist aber da geht es natürlich auch schwieriger. Probieren geht über Spielen. Ja, genau. Das ist bei dem Wein, das ist halt doch, da kommen noch zu viele andere Faktoren mit rein. Ja, ja. Du kannst ja nicht, wenn du im Deidesheimer Hof oder in einem Edellokal sonst irgendwo sitzt, sagen, ach, wissen Sie was? Ich interessiere mich für diesen Wein, geben Sie mir doch mal einen Schluck zu probieren. Genau, ja. Und dann werden die sagen, hören Sie mal, wir machen doch nicht die Flasche auf, damit Sie das probieren können. Und dann geht das nicht. Und da musst du in der großen Gruppe kommen und sagen, so, jetzt bestellen wir mal die Flasche, wenn sie nicht schmeckt, ist auch nicht schlimm. Ist auch nicht schlimm, genau. Ja. Und das ist eben hier, das wäre zum Beispiel ein Wein, den ich nicht bestellt hätte. Das weiß ich. Ich weiß das dennoch ganz genau. Das ist hier jetzt der Beste. Ich wusste es und darum habe ich auch vorhin in meinem Teaser nicht zu viel verraten. Ja, ja. Ja, vor allen Dingen habe ich natürlich gedacht, ach, jetzt kommt er wieder mit einem Wein von Markus Schädler an. Und dann, jetzt muss ich zu Kreuze kriegen und sagen, ja, Wein von Markus Schädler sticht sie doch dann aus. Ne? Ja, ja. Darum machen wir diesen Podcast. Ja, ja. Nicht nur für uns, auch für euch da draußen. um euch auch mal diese Aha-Erlebnisse und Effekte auch mal mitzubringen. Also wichtig ist immer probieren. Ja, wichtig ist, das sollte man wirklich mitnehmen als Botschaft. Also nicht nur, dass man alle Weine probieren soll erstmal, wenn es irgend geht, sondern dass man nicht Vorurteile haben soll. Das finde ich immer so, wenn mir da schon einer sagt, ach ja, nee, Dornfelder trinke ich grundsätzlich nicht. Genau. Oder Gewürztraminer trinke ich grundsätzlich nicht. Mhm. Da ist dann schon, da muss man sagen, ja, okay, dann geh doch zu den Querdenkern oder was. Ist doch, also man muss doch offen sein. Man muss doch offen sein für Neues und man muss eben auch sich überraschen lassen. Mhm. Denn ein guter Winzer kann aus jeder Rebsorte, naja, vielleicht nicht aus jeder, aber wenn er sie auch anbaut, wird er daraus auch was Gutes machen können. Also das ist, denke ich, darauf kommt es letztlich an. Und deshalb, also wenn einer von vornherein mit solchen Sprüchen kommt, auch der Spruch, nur trocken ist blöd. Ja. Oder nur süß, weil man hier eben sieht, wenn man jetzt die vier Weine sieht, die sind vom Charakter her so anders, dass man nicht sagen kann, ja, das ist jetzt der typisch trockene Wein. Ja. Also das ist ja auch nochmal, natürlich, wenn man jetzt die Zahlen sieht, dann kann man sich schon Sachen denken natürlich und es steht ja auch drauf, Gewürztraminer trocken, 13,5, da hat man schon eine gewisse Vorstellung. Aber letztlich muss man sie tatsächlich probieren. Genau. Und da sollte man auch wirklich offen sein dafür. Und was mir natürlich auch gefällt, wenn man jetzt mal wieder das mit den jungen Winzern und Wine Changes sieht, es ist natürlich auch gut, dass hier Neues gewagt wird, auch Ungewöhnliches gewagt wird und dann auch der ganze Stil mit den schlichten Etiketten und so, das finde ich auch, kommt dem Wein auch zugute, ja. Weil man ja dann vielleicht auch anders auf die Flasche blickt und so. Also das ist alles schon, weißt du, wenn du so ein altmodisches Etikett hast, genau, ja. Und du weißt es nicht, dass der wirklich gut ist, denkst du dir, ach ja, also muss das sein. Oder wenn du halt so einen übertrieben neumodischen Kram hast, der auch überladen ist, willst du vielleicht auch nicht. Und da finde ich halt diesen schlichten Ansatz gerade richtig. Und ich bin auch ein großer Fan von Long Cap, gerade bei Weißwein. Also bei alten Rotwein, der noch nachreifen muss, kommt man halt am Korken nicht vorbei, weil durch den Korken halt Luft in die Flasche kommt. Aber hier jetzt bei diesen Weißweinen, die das eben nicht benötigen, ist das doch die beste Lösung. Genau. Und ich finde auch, weil du sagtest, Nachreifen und Co., ich finde, die sind jetzt schon ready to drink, aber auch, man kann sie sich hinlegen und sie werden nochmal sich etwas geringfügig verändern. Wenig, aber nicht schlecht, schlechter werden. Ja. Das heißt, wenn man jetzt zuschlägt. Nee, schlechter werden sie nicht. Und von daher kann man jederzeit zuschlagen und sich das hinlegen. Vorratsbildung ist ja immer gut für schlechte Zeiten. Genau. Und man weiß, was noch so alles kommt hier. Der nächsten Mutation, da sollte man vorbereitet sein. Genau, ganz genau. Nicht wie unsere Bundesregierung, die ja immer erst mit der Vorbereitung beginnt, wenn alle Züge abgefahren sind. Ja. Also kauft euch jetzt den Wein, seid vorbereitet. Genau. Wenn man dann in Isolation im Lockdown ist, kann man mal so ein Fläschchen aufmachen. Genau. Ich finde auch das Spannende an diesen Weinprobierpaketen ist halt genau, dass man auch mal dann in Anführungszeichen so ein Ei mit reingelegt bekommt und sagt, was, ein Gewürztraminer trocken würde ich mir normalerweise nicht kaufen, aber vielleicht ist man dann eher mal. Ja, deshalb bestelle ich auch immer die Probierpakete, die wir hier auch schon erfolgreich besprochen haben, weil es wirklich Horizont erweitert ist. Welchen würdest du zum Spargel empfehlen, weil wir gerade Spargelzeit haben? Also ganz ehrlich, den ersten Sauvignon Blanc würde ich empfehlen. Mhm. Und zwar, weil er halt von den dreien schon so ein bisschen auch die ausgeprägteste Reife hat und auch die Trockenheit, die mal ganz gut zum Spargel passen würde. Ich würde auch den Cuvée Drei Trauben auf jeden Fall. Ist der Spargelwein. Der passt sehr, sehr gut dazu. Das würde ich auch sagen. Also da bin ich bei dir. Bei dem ersten bin ich nicht bei dir. Weil ich den schon, der ist ein bisschen eigenwillig durch dieses Trockenen aus Sauvignon Blanc. Ich probier den nochmal jetzt. Jetzt, natürlich, nach dem Schorle hast du ja. Nach der Schorle. Probier nochmal, ob du, ich glaube. Ja, vom Geruch her ist das schon mal. Na klar. Okay, toll. Na klar. Ja, stimmt schon. Ja, das so einen gewissen Schmelz, das ist doch schön für einen Spargel. Also mit einem zerlaufenden Butter. Ja, ja, doch, hast du recht. Zerlaufende Butter. Auch zur Sauce Hollandaise würde das auch passen. Doch, doch. Also jetzt so, dennoch glaube ich, dass der, also drei Trauben, wenn ich da stünde mit dem Rücken zur Wand, ich sage, nehmen wir doch den drei Trauben. Hm. Aber du hast recht. Also er passt zum Spargel. Doch, auf jeden Fall. Doch, doch. Hat auch was Erfrischendes. Ja. Da könnte man auch sozusagen vorweg trinken, weil man so ein bisschen Appetit dadurch auch bekommt. Durch die Trockenheit. Und dann vielleicht den drei Trauben zum Spargel. Und wenn da drei Trauben aus ist, den Sophitium zum Spargel, und zu den Erdbeeren nehmen wir dann den Gewürztraminer. Genau. Passt. Das muss man auch sagen. Der Gewürztraminer passt sogar, selbst wo er trocken ist, könnte man den noch zu den Erdbeeren essen. Und wenn man mit den Erdbeeren vorbei ist und noch eine Scholle noch als Abschluss trinken möchte, macht man sich den Rest dann noch als Schorle. Kann man auch, ja. Aber stimmt. Also jetzt auch nach der Schorle, Der ist präsent, ja? Präsent. Ja. Das ist ein präsenter Wein mit auch einer gewissen Geschmacksintensität. Und auch der passt zum Spargel. Obwohl ich ihn wirklich im Zweifel davor trinken will. Dann die drei Trauben zum Spargel. Also ich glaube, das ist die ideale Kombination. Ja. Kombination. Ja. Ja. Ja, naja. Zum Rhabarber dann vielleicht nicht mehr. Ja. Obwohl, ja, weiß man nicht, ein trockener Wein zum Rhabarber wäre vielleicht das Beste, ja. Kann man dann wieder zum Sauvignon Blanc zurückkehren, beim Rhabarber. Ich hatte heute Rhabarberkuchen deshalb. Okay. Im Vorfeld, weil wir ja mal eine gewisse Grundlage haben. Ja, muss man schaffen, natürlich, genau. Habe ich Rhabarberkuchen von meinem Metzger gekauft. Metzger. Ja, das ist komisch. Er hat irgendwie die Tochter oder was, die backt irgendwie und hat dann, die haben immer irgendwie einen Kuchen da stehen. Manchmal sogar zwei. Gestern hatten sie zwei. Rhabarber und Erdbeertorte. Aber Erdbeertorte, da war mir nicht so nach, vor allen Dingen, weil ich habe gestern Abend eingekauft, willst du keine Torte mehr essen, willst du dann eben am nächsten Tag essen. Und da habe ich mir gedacht, die haben zwar gesagt, ist ganz frisch heute gebacken, ja, aber die Erdbeertorte dann nach Hause schleppen und dann am nächsten Tag essen, dann schmeckt sie am Ende nach Kühlschrank, habe ich den Rhabarberkuchen genommen und ja, der war wirklich gut. Ja, das ist wahr. Ja. Auch da wird man überrascht beim Metzger, erwartet man keinen Kuchen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, wir erwarten natürlich wieder häufiges und gutes Feedback von euch. Genau. Kritik, genau. Anregungen und alles, was dazugehört. Ja, kauft euch diese Weine, kann ich nur sagen. Also alle. Ich kann jetzt von keinem abraten. Selber kaufen, wie gesagt, mit dem Rücken zur Wand würde ich mir die drei Trauben und den Schädler, den Gewürztraminer. Offizium vielleicht zum Verschenken, weil das schön ist mit dem Kinderhilfswerk und so, dass das dass man da anderen Leuten noch hilft. Ja. Oh, gut, den Weißbrot würde ich auch nicht verachten. Aber jetzt so die hohe Kaufpriorität hätte ich bei den drei Trauben und dem Schädler. Also auf jeden Fall. Nun gut, dann würde ich sagen, mit diesem Customer Advice. Ja, aber sag doch mal, was steht denn an demnächst? Wir müssen wieder was anteasern. Wir müssen was mit Essen machen. Ich habe da schon eine Idee. Hast du eine Idee? Na, dann. Können wir wieder demnächst was konsumieren. Ja. Das, glaube ich, passt auch in den Sommer. Dementsprechend seid gespannt. Ja, wie fandst du die Winzerstange? Gut, ich muss sagen, du hast recht, sie war von der Würzung her nicht ganz so intensiv in der Cabanossi, aber hat gut als Neutralisierer gepasst. Ich fand, ja, auch, fand ich auch. Also gerade, weil die so ein bisschen noch fetter ist, das mögen ja Leute nicht so gern, aber ich finde es halt gut, gerade zum Neutralisieren. Also es ist, dass sie als Winzerstangeln verkauft wird, ist kein Zufall, weil sie wirklich gut zum Wein passt. Es steht da drunter, nach Art einer österreichischen Cabanossi. Ist aber aus Norddeutschland, wo es weder Winzer gibt noch sonst wie. Aber ich kann es wirklich empfehlen. Ja. Ja. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank. Ja. Unseren Zuhörern vielen Dank. Danke dir vor allen Dingen fürs Mitbringen dieses Weins und den interessanten Entdeckungen, die wir hier machen durften. Und dann auch vielen Dank für die Zuhörer, dass sie zugehört haben und Ja, und meldet euch. Genau. Wir brauchen immer Feedback und Unterstützung. Wir wurden ja wieder angefragt nach Fachbegriffen aus der Weinkunde. Da hat uns ja unser Freundespodcast Zwei Flaschen trinken Limo uns gefragt, wie man denn, ob man einen Nachgeschmack auch, also dieser, wenn der Wein getrunken ist und dann quasi sich dieser Nachgeschmack oder zum Beispiel das Riesling-Schwänzel entwickelt, ob man das auch geschmacklichen Nachhall nennen darf. Und das ist so. Man darf ja, natürlich geschmacklichen Nachhall nennen. Würde ich auch sagen. Also Nachhall passt eigentlich sehr gut. Ja. Man denkt bei Nachhall immer an Akustisches. Genau. Aber da gibt es ja das Prinzip der Synästhesie, dass eben die verschiedenen Sinneseindrücke ineinander übergehen bzw. übertragbar sind. Und ich glaube, Nachhall passt sehr gut. Habe ich ihn auch so geschrieben? Nachgeschmack, aber ich finde, Nachhall hat so was Poetisches. Also würde ich auf jeden Fall vertreten. Habe ich auch mal geschrieben. Man kann den Nachhall als der letzten Geschmackseindruck eines Weines, auch Nachgeschmack, Abgang oder Präsistenz kann man verwenden. Das sind so der Terminus in der Weinsprache. Mhm. Dementsprechend auf jeden Fall darf man verwenden. Sehr schön. Ja, danke auch an den Partner-Podcast, den ich auch nach wie vor höre. Die Folge habe ich irgendwie nicht gehört, muss ich nochmal nachhören, aber ich mag das sehr und ich muss auch sagen, ich trinke deshalb auch jetzt mehr Limonade, was ich eigentlich nicht sollte. Ja. Weil das doch, also das mit dem Zucker muss man schon einschränken. Also deshalb auch die Warnung beim Wein, du hast nur von dem Alkohol gewarnt. Genau, Zucker. Enthält natürlich, selbst die trockenen Weine enthalten halt so viel Zucker wie Limonade, muss man mal so sagen. Ja. Ne? Also es ist 6, 7, 8, 9 Gramm, also sogar mehr als Limonade. Deshalb Vorsicht, Vorsicht, also so viel Zucker ist nicht gesund. Ja. Genau. Ja. Dann vielen Dank. Und bis bald. Bis bald. Tschüss.